Im Freisender-Kombinat auf 93,0 MHz folgt nun der erste Teil der Intros, einer monatlichen Reihe von gesellschaftskritischen Einführungsveranstaltungen, organisiert von den Gruppen A-Quadrat und Kritikmaximierung sowie der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Mit den Intro-Veranstaltungen wollen diese in Hamburg Raum für die Vermittlung linker Theorie bieten. Die Vorträge zielen darauf ab, sich zum ersten Mal und ohne große Vorkenntnisse mit gesellschaftskritischen Fragen auseinanderzusetzen. In einem lockeren Rahmen wollen sie eine Kritik an Herrschaftsverhältnissen, zum Beispiel an Rassismus oder Antisemitismus, vorstellen und entwickeln. Dabei geht es ihnen nicht nur um eine Rückschau auf die Debatten der letzten Jahrzehnte. Mit dem Publikum möchten sie auch über die Aktualität und Erneuerung linker Position diskutieren. Im ersten Teil dieser fünfteiligen Reihe referierte am 8. März Karina Kurecki unter dem Titel »Unter Wiederholungszwang über bürgerliches Subjekt und Geschlecht« zur Kritik des Geschlechterverhältnisses. In der Ankündigung zu dieser Veranstaltung heißt es leicht gekürzt: Wer über das Geschlechterverhältnis nachdenkt, muss sich üblicherweise zunächst rechtfertigen. Dabei muss der offensiven Verleugnung des Leidens am Geschlechterverhältnis, wer sich diskriminiert fühlt, ist selber schuld, entgegengetreten werden. Muss gezeigt und erinnert werden, dass keineswegs die Emanzipation bereits eingetreten ist. Auf der Ebene von Zahlen und Fakten, mit dem jüngsten Bericht über die Einkommensdifferenz zwischen Männern und Frauen in der Hand, ist das relativ leicht und die Argumentation einsichtig. Wenn es aber nicht um statistische Empirie, sondern um persönliche Erfahrungen geht, bekommt der Feminismus paradoxerweise Schwierigkeiten. Beinahe jede Frau fühlt sich freier als die eigene Mutter und erst recht die eigene Großmutter, und die leisen Zweifel daran, es vielleicht doch nicht grundsätzlich anders zu haben, werden im Dienste der Aufrechterhaltung des eigenen Selbstbewusstseins leicht ignoriert. Früher sei es den Frauen schlecht gegangen, heute stünde ihnen die Welt offen. Aber weder die Durchsetzung von Vernunft gegen Aberglauben, natürliche Rechte gegen Gottgegebene und auch nicht das gesetzlich festgeschriebene Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts haben das Geschlechterverhältnis ins Wanken gebracht. Ganz im Gegenteil. Erst mit der bürgerlichen Gesellschaft ist es in die Welt gekommen und scheint sich gemeinsam mit der subjektiven Erfahrung zunehmender Freiheit durch die Dialektik der Aufklärung hindurch hartnäckig zu reproduzieren. Weil sich alles geändert hat und doch nichts, sieht sich die feministische Kritik stets aufs Neue gezwungen, ihren Blick auf die Anfänge der Gesellschaft der Freien und Gleichen zu richten. Der Vortrag folgt dieser Bewegung und wirft darin die Frage nach den Gründen für den Wiederholungszwang auf. Ja, soweit aus der Ankündigung. Die Reihe im Centro Soziale wird an jedem zweiten Dienstag im Monat fortgesetzt. Am 12. April mit einem Vortrag von Rosa Faver zur Kritik des Rassismus und mit einem Vortrag zur Kritik des Antisemitismus am 10. Mai. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Weitere Informationen zur Intros-Reihe finden sich im Internet unter intros.blogsport.eu. Diese Sendung ist bereits oder wird in Kürze als Podcast über das Audioportal freie-radios.net und über die Website des freien Senderkombinats fsk-hh.org zu finden sein. Wir wünschen nun angeregtes Hören bei dem Vortrag von Karina Kurecki zur Kritik des Geschlechterverhältnisses als Auftaktveranstaltung der Intros-Reihe. Ja, herzlich willkommen im Namen der Veranstaltungsgruppe zu unserer ersten Veranstaltung der Intros-Reihe hier im Centro Soziale. Das ist die erste von fünf Veranstaltungen und es ist einfach so, dass es so sehr spezielle Veranstaltungen, zu denen sehr viel Vorwissen mitgebracht werden muss, eben in Hamburg relativ häufig stattfinden, und wir fanden einfach, dass es mal wieder Zeit ist für eine etwas einführendere Reihe, die sich mit Theorie und Gesellschaftskritik auseinandersetzt. Ja, hier könnt ihr auch ohne größere Vorkenntnisse hoffentlich viel mitnehmen, und nachher in der Diskussion soll eben Raum für alle Fragen sein, also nicht nur für so Fachfragen oder Fremdwörterbattle. Ja. Unsere Kritik soll eben die vergangenen Debatten im Blick haben, aber gleichzeitig wollen wir mit euch auch über Aktualität dieser Kritik sprechen und über mögliche Erneuerungen nachdenken. Ja, und heute starten wir eben diese Reihe mit der Kritik am Geschlechterverhältnis. Natürlich nicht rein zufällig heute am 100. Weltfrauentag. Und ja, das ist ja klar. Dieser Weltfrauentag bedeutet für uns heute noch